Ja, herzlich willkommen zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute welches ist denn heute? Der 7. Januar 2022 um 21:06 Uhr. Wir haben die erste AG-Sitzung im neuen Jahr. Nochmal ein frohes neues Jahr an euch alle. Wir sind heute sogar ja, recht zahlreich besucht. Auch hallo an unsere Gäste. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal. Nämlich die Genehmigung der Tagesordnung. Ich habe den Pad-Link gerade schon mal reingeschickt. Ich mach's nochmal schnell. So, die Tagesordnung steht im Pad. Könnt ihr euch mal angucken. Falls ihr da irgendwas anmerken wollt, tut das bitte jetzt. Ich sehe aber, ihr seid damit einverstanden. Damit ist die Tagesordnung genehmigt. Toll, im Pad wird noch eingetragen. Gäste, ja. Das ist super. Ja, stimmt doch, oder nicht? Ja, eigentlich ist das so ausgelegt, dass man die Namen da hinschreiben soll. Ja, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Ja, ist ja. Guck mal, wir werden immer mehr. Ja, wir kommen zur Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist schon eine Weile her. Das ist nämlich vom 10. Dezember 2021. Das heißt, wir hatten jetzt fast einen Monat keine Sitzung mehr. Ich hoffe, ihr habt euch das nochmal vorher angeguckt. Und falls es keine Widersprüche gibt, würden wir das jetzt so genehmigen. Da ich nichts höre und nichts sehe, ist das Protokoll vom 10. Dezember 2021 genehmigt. Wir kommen direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Mitgliederzu- oder Abgänge. Da ist, glaube ich, der Janis dran. Wenn du dich vorstellen möchtest oder überhaupt mitarbeiten möchtest, hast du jetzt die Chance. Ja, hi, ich bin Jannis, 16 aus Dortmund, war bisher schon ein bisschen länger in der Partei Mitglied, habe aber nicht so viel getan. Ich bin jetzt seit letztem Monat 2V bei den Jungen Piraten und der Fabian wollte unbedingt, dass ich auch hier mitmache. Das habe ich mal, schaue ich mal vorbei und ich glaube, dass mir das ganz Spaß machen könnte und ich da mitmachen würde gerne, ja. Ich frage jetzt mal erstmal in die Runde, gibt es Fragen? Ja, klar, gibt's Fragen. Dann stell sie. In welchem Bereich, Janis, hattest du dir denn vorgestellt, mitzuarbeiten? Da habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so wirklich was vorgestellt. Ich würde erstmal so gucken und dann später vielleicht nochmal besser gucken, wenn ich ein bisschen mehr einen Einblick bekommen habe. Oberechwald, hast du ihm schon erklärt mit Lattenrost und so? Bisher nicht, nö. Ich kann das aber gerne nachher machen. Also ich kann ihm auf jeden Fall nachher mal die Einladung schicken, wenn er noch nicht drin ist, und ihm das kurz erklären. Ich kann ihm auch kurz erklären, was hier überhaupt Sache ist, wie das hier abläuft, Workflow etc. Ja, kann ich gleich machen. Gibt es denn sonst noch Fragen an Jannis? Oder möchte Jannis noch was sagen? Nö, nee, erstmal nicht. Hast du irgendwelche besonderen politischen Themen, für die du dich interessierst? Bei mir besonders aktuell Bildung und psychische Gesundheit, dass man auf psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen eingegangen wird. Ja, also Oberechwald kann ja gleich noch mal ein bisschen mit dir ins Detail gehen, aber Lattenrost ist halt unser, ja, sag mal Chat, mit dem wir hier Arbeit absprechen. Das heißt, wenn Texte reinkommen, wird dann um Lektorat und Freigabe gebeten. Wir haben einen Social Media Kanal, wo man zum Beispiel posten kann, wenn man einen guten Tweet gesehen hat, der von unserem Funktionsaccount retweetet werden sollte. Wenn du im Social Media Bereich mitarbeiten möchtest, könntest du zum Beispiel da auch Tweet-Vorschläge hinterlegen, die dann halt übernommen werden. Ja, wenn du dich da so ein bisschen einarbeitest, sage ich mal. Also wir brauchen eigentlich in allen Bereichen Leute, also was Texten angeht, was Lektorieren angeht, aber auch im Social Media Bereich. Unsere Accounts werden momentan eigentlich von überwiegend Isan und Obereichwald bedient. Der Elder ist noch so ein bisschen immer auch im Hintergrund tätig, vor allen Dingen also was Facebook angeht und irgendwelche Reaktionen auf unsere Posts. Ja, und wenn du eigene Texte schreiben willst, bist du natürlich auch jederzeit willkommen, wobei das man dazu sagen muss, Texte oder Leute, die Blogbeiträge oder Texte haben, müssen jetzt nicht unbedingt bei der ÖA Mitglied sein. Also wir nehmen natürlich auch Texte von allen anderen Mitgliedern gerne auf und machen daraus Blogbeiträge oder Pressemitteilungen. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde mir erstmal angucken und ich glaube, ich kann aber oder ich möchte auch ganz gerne als Mitglied helfen, sag ich mal. Sehr gerne. Ja, also du bist hier jederzeit herzlich willkommen. NRW ist ein offener Landesverband. ich schicke dir dann gleich noch die ganzen Sachen und ja, willkommen bei der AGÖA, so inoffiziell ein bisschen. Willkommen im Team. Guten Abend. Dankeschön. Hallo. Gut, wenn es sonst noch weitere Sachen gibt zu Mitglieder zu oder Abgänge, dann bitte jetzt. Aber ich entnehme, dass da nichts mehr kommt. Von daher sind wir mit dem Punkt fertig und kommen zu den Teamberichten. Da haben wir als erstes die erledigten Pressemitteilungen und Blogbeiträge. Da haben wir einiges, weil wir seit einem Monat fast nicht mehr berichtet haben. Ich fange mal mit dem Ältesten an. Landtag beschließt versammlungsfeindliches Versammlungsgesetz vom 15. Dezember 2021. Das war eine Pressemitteilung. Dann haben wir einen Blogbeitrag vom 18. Dezember. Kein Adler, kein Kreuz zum Internationalen Tag der Migrantinnen. Dann haben wir einen Blogbeitrag vom 29. Dezember. Informationen zum Landesparteitag 22.1. Und tagesaktuell vom 7. Januar, also heute, eine Pressemitteilung. Piraten fordern keinen Präsenzunterricht um jeden Preis. Möchte dazu jemand was sagen? Ja, also vielleicht auch meinerseits dazu, also der Beitrag war ja ein Gastbeitrag von mir ja noch gewesen und da sind natürlich auch einige dann auch auf mich zugekommen und auch dann nochmal nachgefragt und dann Motto, ja mach doch mal dies, mach mal jenes. Und zwar Dinge, die ich alle in dem Beitrag ja mit angesprochen hatte. Sowas wie, ja, ist doch nicht so schwer, hol dir doch die Staatsbürgerschaft, das ist doch nicht ganz, ist doch ganz so einfach. Und das sind so Dinge, auch Reaktionen, die dann da waren, die auch immer, die natürlich auch ganz klar auch gewünscht waren, damit eben solche, so wirre Glauben in dem Bereich natürlich dann auch endlich mal bald mal verschwindet. Ich hoffe, der Beitrag hat dazu auch ein bisschen geholfen, schon was sagen. Ansonsten in anderen Bereichen wie Facebook hat das aber nicht so keinen großen Wellen. Die kriege ich überhin. Also ich meine, ich habe ja schon mal bemängelt, dass ich ja froh war, dass er die Bildrechte für irgendein Bild nicht bei einem 13-jährigen Holzlöffel liegen, aber zum Glück war auch nicht bei einer verbitterten alten Pappschachtel. Also daher, da bin ich schon mal ganz froh. Helder. Was? Also nee, die Bildrechte liegen ja nicht bei der, also bei einer verbitterten alten Pappschachtel, oder? Ich weiß nicht, hat noch, sonst noch wer ich glaube, die liegen bei den Piraten Chemnitz. Das wurde das auch gesagt, oder? Aber mal was ganz anderes, das habe ich letztes Mal komplett vergessen und jetzt, wo Elda sagt, es kamen da Reaktionen auf den Blogbeitrag, man kann auf unserer Webseite überhaupt gar keine Kommentare abgeben. Weiß jemand, wo man das einstellen kann? Weil das wollen wir doch eigentlich schon, oder? Kommentare. Ja, wollen wir. Ich guck mal kurz. Also, hat jemand das irgendwie mal ausgestellt oder warum ist das? Nee. Also ich nicht, und sonst ist ja eigentlich außer mir und Nika da auch keiner drauf. Ich denke, das war jetzt immer schon so. Ja, das war glaube ich nicht so, wir hatten ja schon mal früher mal Kommentare schon. Ich kann mich aber auch dunkel erinnern, dass das einfach mal grundsätzlich abgestellt wurde. Es lag aber dann tatsächlich an bestimmten Artikeln, die sind dann einfach, ich glaube, mit Spam einfach überladen worden. Das kam schon mal vor, aber ich gestaltet hast du glaube ich nie. Also ich finde das jetzt spannend. Ich setze mich da nach der Sitzung mal dran. Ich finde das irgendwie, ich krieg das hin. Und zur Not frage ich irgendwie mal Mika oder so. Also wir machen das jetzt, dass da wieder Kommentare sind. Also abwarten. Ja, also ich bin eigentlich auch täglich irgendwie da drin, sodass ich da auch dann reagieren kann. Und wenn irgendwas dann überhand nimmt oder so, man muss sie ja auch nicht zulassen, die Kommentare. Ja, und ich glaube, auf unserer Webseite ist eh so ein Botschutz. Das heißt, so viel Spam sollte da sowieso nicht reinkommen. Und wenn da mal auch nicht Spam irgendein Scheiß reinkommt, dann sehen wir das, glaube ich, noch zeitnah. Also alles gut. Ja, gibt's noch weitere Anmerkungen zu den bereits erledigten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen? Das scheint nicht so. Dann kommen wir zu den geplanten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen. Marco, bitte. Ja, zu den geplanten. Achso, ja, gut, bitte. Wir haben einen Text bekommen von Oliver, die Socke. Der ist soweit fertig und freigegeben und den würde ich morgen früh dann als Pressemitteilung über den Verteiler schicken. Ich hatte das im Lattenhorst schon geschrieben, das Presseportal hat ja samstags immer zu, da kann ich den also erst für Sonntag einstellen. Da war jetzt eigentlich nur die Frage, sollen wir den Blogbeitrag trotzdem morgen schon online stellen oder da auch bis Sonntag warten. Also die eigene Pressemitteilung selber zu veröffentlichen, sollte eigentlich kein Problem sein. Wir machen es ja auch immer noch ein bisschen zeitversetzt. In der Bundespresse ist es jetzt ja so entschieden worden, dass die immer 2 Tage warten, nachdem sie eine PM rausgeschickt haben, bevor sie das dann auf der Webseite veröffentlichen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie besonders von Erfolg gekrönt ist. Wenn wir jetzt, wenn jetzt laufend Medien uns die Tür einrennen würden, um irgendwas von uns zu veröffentlichen, wäre das anders. Aber zurzeit schreiben wir unsere Pressemitteilung eigentlich überwiegend auch dafür, dass wir die auf Social Media veröffentlichen können und nicht, dass sie irgendwo abgedruckt werden. Leider ist so. Ja, wir können ihn ja vielleicht ein bisschen später am Tag raushauen, so am frühen Nachmittag oder so. Okay, dann machen wir 16 Uhr und Isan, kannst du nochmal nach einem Header gucken? Dankeschön. Okay, und das Zweite, was hier noch im Pad ist, das ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Pressemitteilung oder Blogbeitrag zu den Querdenker Demos, da hatte der Wilk gefragt, ob wir da was zu machen wollen. Ich hatte ihn gebeten, da anzufangen, aber der hatte auch bisher, glaube ich, überhaupt gar keine Zeit. Da ist also auch noch nichts drin. Wenn sich jemand berufen findet, da irgendwie ein bisschen was zu schreiben, es ist ja klar, wie wir uns da positionieren, dann kann er gerne dieses Pad nutzen und einfach Bescheid sagen, wenn Text drin ist. Okay. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen dazu allgemein? Nö, okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, dem wunderschönen Request-Tracker. Im Patch steht nichts. Also ich habe geguckt, wir haben eine Anfrage, dass jemand in den Presseverteiler aufgenommen werden will. Vaku, hattest du das gesehen? Nee, noch nicht. Kann ich dann aber machen. Genau, da hat jemand dich explizit gefragt, ob du ihn in den Presseverteiler aufnehmen kannst. Und ich sehe gerade, wir haben eine Anfrage von Demokratie in Bewegung, Reduzierung Anzahl Unterstützungsunterschriften. Ja, gut, muss ich mir gleich mal angucken. Aber sonst ist mir nichts bekannt. Das waren doch die gleichen, die auch schon mal an Vorstand geschrieben hatten, oder nicht? Das weiß ich. Irgendwie hat jeder schon mal irgendwie an uns geschrieben. Also die Klimaliste hat uns schon mal angeschrieben, das weiß ich. Der Wilk, der weiß das bestimmt besser, aber der ist jetzt leider nicht hier. Ja, ich gucke mir das auch mal an. Ah, und natürlich nicht zu vergessen, das Highlight der Woche, das wöchentliche Update vom Team Patrick Breyer in Brüssel. Das haben wir natürlich auch im Request-Tracker. Gut, aber wenn euch da sonst auch nichts mehr bekannt ist, gehen wir weiter. Kurzer Schritt zurück. Ich habe gerade die Funktion im Blog gefunden. Die Kommentare sind tatsächlich komplett deaktiviert. Die kann man aber auch anhand eines Plugins, was hier wohl drin ist, kann man sie wohl noch aktivieren. Ich kann mir aber gerade nicht entsinnen, woher. Würde ich da gerne nochmal Daniel fragen, ob das Ding jetzt bezwecken soll. Oder vielleicht sogar Mika, der vielleicht sogar auch mit dem herkommt. Ja, das hatte ich gesehen vorhin auch. Also es ist tatsächlich bewusst ein Plugin installiert worden, was die Kommentare deaktiviert. Also es wird wohl irgendwo einen Hintergrund gehabt haben. Deswegen sollte man da vielleicht mal Rücksprache halten mit Mika und Daniel. Ja. Ich würde sagen, das schreiben wir irgendwie unter Website im Pad kurz auf mit dem Kommentar-Ding, damit wir das nicht vergessen. Wir kommen zu Social Media, zu den Berichten. Ich habe übergeordnet was reingeschrieben, dass diese Account-Biografie, diese 2 Sätze oder was das ist, ich habe die mal minimal angepasst, weil das war dieses 2017er smarte Zukunft. Das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Es ist immer noch so halb smart, aber ich habe es mal minimal angepasst, wollte ich nur sagen. Ja, ansonsten beginnt unser Bericht wie immer mit Twitter und Isan, du hast die Bühne. Ich kann dir direkt sagen, das Geil, das habe ich nicht reingeschrieben, das war schon vorher und die 3 Emojis waren auch schon vorher, ich habe sie nur minimal geändert, also ich kann dir nicht sagen, warum das gewählt wurde, ich kann dir nur sagen, ich habe es so abgeändert wieder übernommen. Wobei, wir müssten uns eh hinterfragen, ob wir das so in der Form lassen wollen. Ich habe es jetzt nur vorübergehend mal geändert, weil das davor, das war wirklich smartgerecht und bitte wählt uns Landtagswahl 2017 Kram. Wir müssten uns mal überlegen, ob wir das nicht insgesamt nochmal komplett überarbeiten. Jetzt zur Landtagswahl 22, wenn wir jetzt auch dann neue Slogans haben, dass wir das dann damit integrieren. Ja, wäre ich auch für. Ja, deswegen, ich würde sagen, das lassen wir jetzt noch so vorübergehend, bis wir dann halt einen Slogan haben und dann überarbeiten wir das komplett nochmal, würde ich sagen. Aber Isan, du hast weiterhin die Bühne für Twitter. Ja. Ja, danke dir für deinen Bericht und deine Arbeit. Ich habe eine Bitte. Ja, dann stell sie. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass bei Avio 81 der Mund rot wurde. Ich habe aber nichts gehört. Ihr auch nicht, ne? Dann liegt es an ihm. Nee, Entschuldigung. Ah. Das ist bei mir, wenn ich bin nebenbei ein bisschen am Arbeiten und wenn ich irgendwelche Reiter bei mir anklicke, dann ist das, als wenn ich die Push-to-Talk-Taste drücke. Es tut mir leid. Ich werde mich mal muten. Ja, und die Bitte, Isan, wo sind die Hashtags? Jetzt bei der PM. Da war sie dabei. Da hat also wir haben ja zwei quasi beschlossen, dass wir die nehmen. Und der zweite, Zukunft mitdenken, den haben wir jetzt noch nicht benutzt. Und ich fände das sehr gut, dass wenn wir die Kampagne und diese Hashtags vorstellen, da zumindest eben auch Tweets vorhanden sind, dass man sehen kann, dass damit schon gearbeitet wird. Weil Zukunft mitdenken, wenn ihr da mal guckt bei Twitter, ist es zweimal benutzt worden Ende letzten Jahres von irgendeiner Konferenz oder so, die wohl auch so ähnlich hieß oder so heißt, Zukunftsorte Berlin. Das ist halt doof, ne, wenn wir Hashtags vorstellen und dann haben wir die selber noch nicht benutzt. Okay, danke. Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen zu Twitter? Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir weiter zu Facebook. Da ist eigentlich genau das Gleiche wie bei Twitter. Aufgrund Weihnachtsfeiertage, Neujahr, Silvester natürlich wenig gemacht. Wir waren sozusagen im Urlaub, wohlverdient. Wir haben überall Minus, bis auch bei den Beitragsinteraktionen. Da haben wir ein Plus von 15% und ansonsten sind die Zahlen jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also das ist Mittelwert. Beitragsreichweite 6090, das ist in Ordnung. Seitenaufrufe sind ein bisschen wenig mit 104, aber ja, weniger Content halt. Und wir haben insgesamt 5470 Abonnenten auf Facebook. Bei Instagram genau das gleiche Spiel, wegen Weihnachtsfeiertagen weniger Content, entsprechend niedrigere Zahlen. Da haben wir überall ein Minus. 516 Reichweite, Interaktion 160, Profilaufrufe 104 und Abonnenten 857. Das ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Genau. Gibt es Fragen zu den beiden Plattformen oder Anmerkungen? Ich sehe wieder nichts. Dann gehen wir weiter zur Webseite. Da hatten wir ja schon gerade mit den Kommentaren drüber geredet. Schreiben wir gleich noch ins Pad da, sonst mache ich das gleich noch. Ich hatte noch eine Frage. Okay. Ich hatte noch eine Frage und zwar Landesliste, Vorstellung, Webseite. Da steht jetzt immer noch bei manchen folgt. Ich habe schon mal zumindest in eigener Sache die E-Mails von den Leuten rausgesucht, dass da wenigstens irgendwas ist. Es sieht halt unprofessionell aus, wenn er jetzt die ganze Zeit folgt, steht aber das schon im Menü und so verlinkt ist. Da wollte ich mal nachfragen, was heißt denn folgt? Wann kommt denn das? Also wird das nochmal, wurden die nochmal angefragt? Ja, klar. Und da kam nichts zurück, oder wie? Nein, also ich habe zwei von den dreien, die da noch fehlen, sind ja auch auf Telegram. Da habe ich das letzte Mal angemahnt, kurz vor Weihnachten. So 20. 21. Dezember rum. Das ist noch nicht mal gelesen worden. Ja, weiß ich auch nicht. Was sollen wir denn machen, wenn wir keine Infos bekommen? Die Bilder, die habe ich ja auch, so wie du jetzt die E-Mail-Adressen, habe ich mir die Bilder zusammengesucht, damit die nicht ganz fehlen, die Leute. Ich könnte jetzt natürlich ganz dreist sagen, bei dem einen könnten wir das von der Bundestagswahl einfach kopieren und wieder einfügen. Na, das machen wir aber, glaube ich, nicht. Ja, ich weiß nicht, also man könnte ihn natürlich jetzt nochmal fragen, dann könntest du einen der drei sogar auch nochmal nach einer Anlage 13 war es, glaube ich, fragen. Habe ich auch damals schon gemacht, nachdem du das sagtest, ja. Ja, aber das fehlt immer noch. Gut, aber das ist nichts mit AGÜA. Ja, also ich fände es halt doof, wenn da weiterhin folgt steht. Also wir können sicherlich Alter und Wohnort aus dem Internet irgendwie herausfinden, aber spätestens beim Text sind uns dann auch die Hände gebunden, weil wir können ja nicht für die irgendwas schreiben. Das ist jetzt die Frage. Ja, ich kann die jetzt nochmal alle drei anmahnen und letztendlich sie rausnehmen geht nicht. was anderes großartig hinschreiben als folgt geht auch nicht, wie du gerade sagtest. Wir können uns ja nicht aus den Fingern ziehen. Ich hatte ja gesagt, bitte die Landesliste jetzt noch nicht großartig bewerben, verbreiten auf Social Media oder so, weil sie halt eben noch nicht vollständig ist. Aber ja, irgendwann müssten wir auch mal das tun. Ja, also wie gesagt, mache ich dann diese Woche noch und dann warten wir mal ab. Gut, das hört sich gut an. Ich hätte jetzt sonst noch ganz komische Ideen gehabt, wie dann packen wir da irgend so einen Standardtext für euch im Landtag oder so rein. Aber ich glaube, das bringt's auch nicht. Gibt's sonst noch Anmerkungen oder Fragen zu dem Punkt oder allgemein zur Webseite? Nö, dann kommen wir heute wohl wieder schnell durch. Willkommen zum Krähennest. Da gibt's endlich mal wieder was zu berichten, und zwar auch was Positives, denn seit Dienstag, seit der letzten Team-Polge-F-Sitzung, wurde beschlossen, dass die Runde jetzt nicht mehr bei Pirates on Air veröffentlicht wird und nicht mehr von denen aufgenommen wird, sondern fürs Krähennest aufgenommen wird und dort veröffentlicht wird. Ich habe euch mal den Link von der letzten Team Polgraph auch direkt reingepackt, damit ihr euch das mal angucken könnt. Danke an der Stelle schon mal an Mika auch für das Bild. Ja, das ist erfreulich. Das heißt, wir haben jetzt jede Woche im Krähennest einmal die Team PolGF. Das heißt, da kriegen wir auch wieder ein bisschen Traffic. Die Frage wäre da jetzt, ob der liebe Fabian vielleicht Zugang zum Krähennest bekommen könnte, damit er nicht jedes Mal zu Mika laufen muss. Ja, du bekommst dann den gleichen wie Mika. Also deinen. Okay, ja, es hört sich gut an, weil aktuell müsste ich jedes Mal Mika fragen, ob der das für mich uploadet. Der Lanke hat eine Wortmeldung. Ja, das wollte ich jetzt. Lanke, bitte, du darfst reden. Ja, hallihallo. Erstmal ganz lieben Dank, dass ihr euch die Mühe macht. Und ich wollte fragen, ob ihr auch bereit wäret, die ÖA und Bundespresse, deren Sendungen quasi zu veröffentlichen. Also die ÖA-Sitzung hier, die wird immer veröffentlicht und die LAFO-Sitzung von uns auch. Also die Team PolGF habe ich gesehen, die haben wir tatsächlich schon bis Ende 2018 immer veröffentlicht und dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr. Also das Problem ist, glaube ich, bei der Bundes-PR ist keiner von uns aus NRW anwesend. Und da kann ich euch ja helfen. Also ich bin ja sowieso da und würde euch dann einfach die Aufzeichnung zukommen lassen. Ich möchte halt alles grundsätzlich veröffentlicht sehen. Ich möchte es halt nicht bei Pirates on Air sehen. Ja, aber es ist halt eben auch Arbeit. Also mal abgesehen davon, dass das mal eben zu senden von einer Aufnahme ja jetzt auch nur über Umwege oder irgendeine Cloud oder so geht, ja, weil das kann man sich ja nicht mal eben zusenden, so eine Ogg-Datei, muss die ja noch bearbeitet werden, dann muss eine MP3 draus gemacht werden, dann muss das im Krähennest hochgestellt werden. Das, ja, also ich würde sagen, je nach Länge der Aufnahme, weil sowas dauert dann auch manchmal so 30, 40 Sekunden bei der Bearbeitung. Ist das eine Viertelstunde, 20 Minuten Arbeit? Ich weiß nicht, also momentan bin ich fast die Einzige, die was hochstellt. Jetzt kommt der Oberichwald noch dazu. Ich weiß nicht, ob wir das stemmen können. Also ich möchte mir das ehrlich gesagt nicht antun. Ich würde es vielleicht nochmal einwerfen, also das Krähennest ist ja letztendlich das Portal der Piraten NRW. Gut, bei der Team PolGF-Sitzung kann man sich auch schon hinterfragen, wo da der NRW-Verbindung ist, aber NRW präsentiert in der Team PolGF, das heißt, da ist das zumindest noch irgendwo gegeben. Bei der Bundes-PR ist überhaupt kein NRW mehr drin. Da wäre die Frage, warum sollte NRW dann irgendwas vom Bund veröffentlichen, wenn NRW davon keinen Vorteil hat? Ja, also wenn man das geschichtlich sieht, hat das Krähennest ja weitaus mehr gemacht als nur NRW in der Vergangenheit, 2012 bis 2014. Da waren da aber auch 7 bis 8 Leute damit beschäftigt und die haben in der Partei auch eigentlich nichts anderes gemacht, als halt eben Aufnahmen und Podcasts und Interviews. Und das ist halt jetzt zurzeit nicht gegeben. Also solange wir da nicht großartig Verstärkung kriegen, halte ich das für utopisch, dass wir das alles stemmen. Zumal ich eigentlich auch keine Sache online stellen würde, bevor ich sie mir nicht von Anfang bis Ende durchgehört habe. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mal Aufnahmen des unseres Landesvorstands, ist schon eine Weile her, mit einem Piep in der Mitte versehen, weil da datenschutzrechtlich ein bedenklich ein Name gefallen ist. Und sowas kann sehr schnell passieren. Die Piraten fühlen sich sehr heimisch im Mumble, vergessen häufig, dass Sachen aufgezeichnet werden. Und bevor man das online stellt, sollte man sich die ganze Sitzung auch noch angehört haben. Das heißt, das ist dann auch nochmal eine Stunde Arbeit sozusagen. Also bei der Team Polge bin ich selber dabei, das heißt, ich höre es ja live. Ja. Und ja, das Krähennest, also es kann natürlich auch andere Sachen außer NRW veröffentlichen, aber halt nur, wenn genügend Leute da sind, und das ist nicht der Fall aktuell. Von daher glaube ich, bleibt es bei der Team PolGF und bei dem anderen Kram, was das Krähennest macht. Und wenn mehr Leute da sind, könnten wir dann nochmal drüber reden, aber aktuell leider nicht. Ich sehe im Chat noch, dass wir doch dem Lanka einfach Zugang geben sollen. Ich sag mal so, das Krähennest scheitert schon so ein bisschen daran, mir den Zugang zu geben. Keine Ahnung, woran es liegt, aber nicht mal das funktioniert so richtig, dass wir selbst da über Umwege gehen müssen aktuell. Von daher wird das, glaube ich, auch eher schwierig. Gibt es denn aber sonst noch Fragen oder Anmerkungen allgemein zum Krähennest oder zu der Arbeit? Ja, bitte, Vaku. Es tauchte ja jetzt im Umfeld auch mit dieser PolGF-Geschichte die Frage auf, inwieweit das datenschutzrechtlich in Ordnung ist, dass die Dateien auf dieser Archiv.org-Plattform hochgeladen werden. Die Firma hat ihren Sitz in San Francisco und ist eine gemeinnützige Firma, offiziell als Bibliothek anerkannt, aber damit werden halt eben Daten in Anführungsstrichen in ein Drittland transferiert. Ich hatte jetzt gesehen, diese PolGF-Sitzung hatte Mika auf unserer Cloud hochgestellt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil die Cloud funktioniert ja jetzt wieder und so nach und nach kriegen wir wohl auch alle Zugang dazu. Aber sollte die Cloud dann mal wieder zusammenbrechen, dann wäre natürlich auch alles weg, was da im Krähennest online gestellt wurde über die Cloud. Da habe ich direkt was. Also nicht Mika hat das in die Cloud hochgeladen, sondern ich, weil das am schnellsten einfach ging, dass der das bekommt. Das Problem bei der Cloud ist halt, jetzt allein diese eigene Team PolGF hat als MP3 68 MB. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ein Fehler, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ein Kontingent in der Cloud von 5 GB. Und wenn ich dann jede Team PolGF da hochlade, ist mein Kontingent in der Cloud irgendwann voll. Das ist die Frage, ob das dann Sinn macht. Und ob ich dann, das ist halt die Frage, ob ich dann mehr bekomme oder ob wir einfach über Archiv.org weitermachen. Ich sehe da jetzt persönlich kein Problem, wenn wir das über das Archiv da machen, aber ich weiß, dass es da Kritik gab. Das ist jetzt die Frage, was machen wir da jetzt? Hat jemand eine Idee? Ich habe jetzt mal gerade geguckt, wie groß die Dateien sind, wenn ich das so mache, wie ich das klassischerweise immer gemacht habe, dass ich die halt bearbeite über dieses Audacity-Programm. Ja, je nach Länge der Veranstaltung sind das 10 bis 15, 16, 17 MB pro Datei. Ja, dann keine Ahnung, was ich bei der Team Polge am Dienstag falsch gemacht habe. Ich habe nämlich fast 70 MB, aber wie gesagt, ich finde 5 GB in meiner Cloud ist jetzt nicht so viel und dann laufen wir irgendwann doch Gefahr, dass einfach ich nichts mehr uploaden darf in der Cloud. Dann müsste man mit Daniel vielleicht mal sprechen, ob der mir das hochsetzen mag. Wobei dann natürlich auch die Gefahr ist, dass das beim nächsten Crash weg ist. Wobei dann müssten wir uns auch hinterfragen, gibt es nochmal einen Crash? Ich hoffe natürlich nicht. Und der Lanke hat eine Wortmeldung. Wenn du die reine Mumble-Aufzeichnung hochlädst, die ist immer riesig. Aber das wird ja vorher entsprechend bearbeitet und dann sind das wirklich so um die 10, 20 MB. Und das andere ist, verdammt, ist mir entfallen. Später. Also ich nehme mit, dass ich irgendwas noch anders machen muss, damit dieser Teil kleiner wird. Okay. Ja, also ich, bitte, Vaku. Wir hatten das ja jetzt mit der Sitzung, dass du die Datei verschoben hast in unserer Cloud und dann plötzlich der Link nicht mehr funktionierte. Das müssen wir halt auch bedenken, dass wenn wir dann da in der Cloud was hochladen, dass da nicht mal einer kommt und das aufräumt und in andere Ordner oder sonst was schiebt, ne? Also aktuell ist die Datei in meiner privaten Cloud-Sektion vom NRW-Ding. Das heißt, nur ich kann das in dem Sinne sehen. Also das ist in keinem öffentlichen Ordner oder so. Das müsste man auch nochmal machen. Ist auch nicht gut. Ja, dann müssten wir das auch nochmal ändern, dass wir sozusagen einen internen Ordner für das Krähennest haben, wo wir alle Zugriff drauf haben und dann die Dateien drin sind. Ja, das mit dem Datei verschieben, gut, das sollte jetzt nicht so oft vorkommen. Und ich habe schon gesehen, das mit dem Verschieben, das hat gar nicht mal das Hauptproblem gewesen, sondern dass ich möglicherweise die Datei aus Versehen gelöscht habe und neu hochgeladen habe. Aber dazu möchte ich mich jetzt nicht weiter äußern. Also ich würde vorschlagen, dass wir den Daniel mal fragen, ob die Cloud überhaupt auch dafür eingerichtet ist. Dann käme ja ums Jahr rum einiges zusammen. Wenn es eine Alternative ist zu einem Drittlandanbieter, dann gerne. Aber das sollten wir vielleicht vorerst mal mit dem Daniel klären. Das hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Weil dann kommt ja tatsächlich auch einiges an Datenkram zusammen und am Ende, ich weiß nicht, wie viel NRW an Speicherkapazität hat, aber auch irgendwann wird dieser Speicher voll sein. Von daher, wir fragen Daniel, genau. Und tschüss, Dennis. Mach Schleswig-Holstein gut oder so, keine Ahnung. Ja, gibt's sonst noch Fragen zu Krähennest? Das scheint nicht der Fall. Willkommen zum Videoteam, da steht nichts. Weiß jemand von euch da mehr? Nein, keiner weiß von euch mehr. Okay, willkommen zu Veranstaltungen, Termin, Aktionen. Da haben wir unseren tollen Landesparteitag in Herne am 15. und 16. Januar, also nächste Woche Samstag und Sonntag. Der ist hybrid. Da hatte ich schon mal Fragen ins Pad geschrieben, nämlich ob wir wieder einen Ticker machen wollen und wenn ja, wer und wie. Ich weiß ja noch, in Bielefeld hat das jetzt nicht so geklappt mit dem Ticker, dafür beim LPT in Dortmund sehr gut, beim ersten LPT in Herne letzten Jahres so mäßig. Und dann die Frage, wie das mit Social Media und Fotos aussieht, ob wir überhaupt irgendwas machen wollen, weil das meiste wird ja online irgendwie passieren, also dass wir vermutlich schon so Hauptsachen kurz verbreiten können, so von wegen, ja, startet jetzt Antrag hier oder was, aber wie das auch mit Fotos aussieht, weil meist ist ja online, das mal so in die Runde geworfen. Gibt es dazu jetzt Redebeiträge? Ja, also ich finde das mit dem Ticker nur so mäßig toll bei so einem Programmparteitag. Und wir können froh sein, wenn wir das alles online bewältigt kriegen an den zwei Tagen. Und wir werden nicht allzu viele sein, die überhaupt dran teilnehmen. Das heißt, es wäre auch gut, wenn die Leute sich dann wirklich tatsächlich auf die Anträge konzentrieren und nicht nebenbei noch tausend andere Dinge machen müssen. Social Media, Fotos, ja, was willst du groß machen? Also wenn Leute vor Ort sind, die euch, die ihr die Funktionsaccounts betreut, Fotos zukommen lassen, dann können wir die gerne vertwittern. Aber ich denke, der Fokus liegt da bei diesem Parteitag tatsächlich woanders. Ich habe bisher, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, auch noch keine Presseeinladung vorbereitet. Ich spare mir das, glaube ich, auch. Diesmal, es sei denn, ihr sagt, ihr wollt es unbedingt haben. Wir sollten im Nachgang eine Pressemitteilung veröffentlichen, so aller Wahlprogramm komplettiert und aktualisiert, bla bla. Aber Presse einladen haben wir jetzt letztes Jahr jedes Mal gemacht und ist eh keiner gekommen. Von daher. Ja, also ich glaube, das Presseeinladen ist nur unnötig Arbeit, was wir uns in dem Fall machen. Ja. Also ich kann so viel sagen, ich werde wahrscheinlich in Herne vor Ort sein. Das heißt, ich kann da schon ein bisschen Social Media und was nicht all machen. Ich wollte aber gucken, dass ich irgendwie ins VL-Team oder was nicht. Das heißt, ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich habe, aber ein bisschen was wird gehen. Aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht so der spektakuläre APT, glaube ich, den wir hoch anpriesen müssen. Na gut, aber ein bisschen was kriegen wir wohl hin und dann schauen wir mal. Genau. Gibt's denn noch Fragen zum LPT oder allgemein zu Terminaktionen, Veranstaltungen? Ich sehe, am 15. Januar ist der Wikipedia-Tag. Wer hat das reingeschrieben? Möchte? Sagt euch, Red Woman oder Red Women oder sowas, sagt euch das was? Da habe ich mal, das ist schon länger her, da habe ich das mal irgendwo gelesen und auch mal ein bisschen geguckt. Bei Wikipedia ist es ja so, dass in jedem Wikipedia-Artikel ganz viele Sachen wieder verlinkt sind. Und wenn die dann verlinkt sind, sind die in der Regel, ich glaube, bei Wikipedia sind die blau. Und viele Links in Anführungsstrichen sind rot, das heißt, da ist quasi noch nichts hinterlegt, weil es dazu noch keinen Wikipedia-Artikel gibt. Aber der Verfasser dieses Artikels gemeint hat, da sollte es dann zukünftig mal einen Wikipedia-Artikel zu geben. Ich hoffe, ich habe das jetzt so erklärt, dass man das versteht. Und es gibt da irgendwie so ein Verein, glaube ich, ist das sogar innerhalb der Wikipedia-Autorinnen, die heißen so ähnlich und das war halt mal Thema, dass halt Wikipedia genauso wie viele andere Bereiche sehr männerdominierend ist und vielleicht auch deshalb sehr viele Artikel, die man hätte schreiben können zu wichtigen weiblichen Persönlichkeiten, bisher noch nicht geschrieben sind. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Ich kann versuchen, da mal ein bisschen was zu recherchieren, wenn ihr meint, das wäre vielleicht auch mal ein Thema. Ich fand das super interessant. Das ist ja dann nochmal ein anderer Blick auf das große Wikipedia. Also Content nehmen wir immer gerne. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, aber macht es Sinn, dann das, was du gerade erwähnt hast, mit dem Wikipedia-Tag zu verknüpfen oder unabhängig davon das zu machen? Naja, wenn, dann würde ich das schon verknüpfen. Ja, gut, musst du halt wissen, ob du das jetzt in bisschen mehr als einer Woche noch hinbekommst. Weiß ich auch nicht. Also falls du Hilfe brauchst, einfach hier rufen. Wir können dir bestimmt irgendwie helfen, auch beim Schreiben. Aber die Grundinfos müsstest du dann schon irgendwie raussuchen. Ja, ich guck mal, ob ich diese Links von damals noch finde, was da schon zugeschrieben worden ist. Supi, und dann denke ich mal, werden wir uns im Lattenrost ja wie immer kurz schließen. Gut, gibt es sonst noch Anmerkungen, Fragen oder Hinweise zu Veranstaltungen, Terminen, Aktionen? Nein, vielleicht schaffen wir es noch vor 22 Uhr. Organisatorisches, da steht nichts. Habt ihr irgendwas für Organisatorisches? Das scheint nicht der Fall. Wir kommen zu Sonstiges. Da steht im Pad Überarbeitung des Wahlprogramms. Und von der Farbe her kommt das von Vaku. Ja, genau. Also der LPT, der letzte LPT hat ja beschlossen, dass der Vorstand oder ein vom Vorstand beauftragtes Gremium ermächtigt wird, redaktionelle Änderungen oder sprachliche, nicht sinnändernde Anpassungen am Wahlprogramm vorzunehmen. Das betrifft auch eine eventuell neue Sortierung und Strukturierung des Wahlprogramms. Und meine Frage wäre, ob die AGÖA sich das zutraut, diese Aufgabe zu übernehmen. Da wäre halt die Frage, wer macht, ne? Also ich bin ja auch Antragskommission hier in NRW und ich würde nach dem Parteitag die grobe Arbeit übernehmen, das Wahlprogramm, also das zu löschen, was als zu löschen befunden worden ist, das einzufügen, was neu beschlossen worden ist, so dass wir dann einen komplett aktuellen Text haben und Dann würde ich mich aber gerne mit mehreren Menschen einmal oder zweimal zusammensetzen, um einfach mal zu schauen, sind die Anträge eigentlich in den richtigen Rubriken oder sollte man an den Rubriken mal was ändern? Was sollte weiter vorne stehen? Was sollte weiter hinten stehen? Und dann geht es natürlich auch um die klassische sprachliche Anpassung, gegendert oder nicht gegendert. Da müssten wir uns halt eben auch Gedanken drüber machen, weil jetzt die neuen Anträge halt eben auch teils gegendert sind, die alten überwiegend nicht. Das sollte man halt auch einheitlich machen. Und das heißt, da müsste also mindestens zweimal auch noch so eine Art Lektorat dann drüber gehen. Da bin ich gern dabei. Das wäre super, dann würde ich nämlich an unseren Landesvorstand den Antrag stellen, dass wir das übernehmen. Denn wir müssten dann ja auch noch, wir müssten uns dann ja auch noch mal beauftragen. Oh ja. Ich glaube, da hast du das geringste Problem. Ich meine, ich glaube, wir sind, wären gerade sogar schon beschlussfähig. Gut. Ja, dann stellst du den Antrag, das heißt, da ist auch Arbeit im Gange, das hört sich super an. Gibt es dazu Anmerkungen? Also ich weiß nicht, wie schnell ich diese grobe Geschichte schaffe, aber ich schätze mal, dass wir dann vielleicht so eine Woche nach dem Landesparteitag dann mal ins Detail gehen könnten für eine neue Strukturierung. Und grob angedacht in dem Zeitplan, den wir ja haben für den Wahlkampf, wäre dann auch, dass wir, also dass das Wahlprogramm Ende Januar fertig ist und online gestellt werden kann, sowohl im Wiki als auch dann auf unserer Webseite. Ja, das passt doch. Ja, gut. Gut. Gibt sonst noch irgendwas zu Sonstiges? Also ich wollte jetzt nur euch sagen, also auf der Webseite war noch dieser Weihnachtsbaum, Piraten-Weihnachtsding. Ich habe das mal weggemacht, weil so langsam kommen wir aus der Weihnachtszeit wieder raus. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm. Nee, das ist vollkommen richtig. Am 6. Januar schmeißt man doch immer die Weihnachtsbäume aus dem Fenster, ne? Ja, dann haben wir es jetzt halt am 7. gemacht. Naja, aber gut, dann wäre das auch geklärt. Ja, willkommen zu den Werkzeugen und Links, einem wunderschönen Punkt auf unserer Tagesordnung. Ich frage da gar nicht mehr, ob es da Fragen gibt, denn ich komme direkt zur Verkündung des nächsten Termins. Unsere nächste AGÖA-Sitzung ist am 21. Januar 2022 um 21 Uhr, wie immer hier im NRW-Mumble. Das heißt, das ist nach dem LPT. Das heißt, da sind wir in neuer Frische wieder hier. Wenden uns dann vermutlich dem Wahlprogramm redaktionell. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr da wieder zahlreich erscheint. Gerne auch Gäste sind immer gerne gesehen. Auch du, Jannis, bist dann vielleicht schon voll integriert in die AGÖA. Das wäre natürlich super. Und ich frage noch einmal in die Runde, gibt es Anmerkungen, Fragen, Hinweise oder was auch immer ihr sagen wollt an die AGÖA, dann bitte jetzt. Da ich aber nichts von euch höre, schließe ich die Sitzung nicht ganz um 22 Uhr, schließe die Sitzung um 22:03 Uhr, bedanke mich für eure Mitarbeit und sage bis zum nächsten Mal. Danke für die Sitzungsleitung. Dankeschön. Das üben wir nochmal im Chor, Tatjana.